ist noch lange nicht vorbei. Von den Medien zerrissen, von allen Seiten verfolgt. Nein, kommt in einen Erfolg. Doch wir wissen, was kommt, haben es oft gesehen. Stellen uns den Kampf, denn wir selbst in der Brandung stehen. Sechs Jahre gibt es uns wohl schon. Sechs Jahre sind eine lange, lange Zeit. Denn eines wissen wir ganz genau, wir sind zu allen bereit. Egal was und wer auch kommt, ist und niemand kriegt uns klein. Es ist noch lange nicht vorbei. Es ist noch lange nicht vorbei. Es ist noch lange nicht vorbei. Es ist noch lange nicht vorbei. Es ist noch lange nicht vorbei. Es ist noch lange nicht vorbei. Gemeinsam gehen wir diesen Weg, gewinnen und verlieren. Und mit euch an unserer Seite kann uns nichts passieren. Wir gegen den Rest der Welt müssen nach vorne sehen. Kopf hoch, wir werden schaffen, zusammen in die Zukunft gehen. Sechs Jahre gibt es uns doch schon. Sechs Jahre sind eine lange, lange Zeit. Denn eines wissen wir ganz genau, wir sind zu allen bereit. Egal was und wer auch kommt, ist und niemand kriegt uns klein. Es ist noch lange nicht vorbei. Sechs Jahre, es ist noch so schon. Sechs Jahre sind eine lange, lange Zeit.